ich fürchte mich nicht. Ich habe Lust auf Abenteuer. Mir macht Spaß, was ich nicht soll. Ich spiele gerne mit dem Feuer. Ich fürchte mich nicht. In meinen Augen tanzen Sterne. Auf meinen Wimpern glänzt der Tau. Ich habe alles, was ich brauche. Die Waffen einer Frau. Verbotene Räume, geheimnisvolle Mächte, gefährliche Ziele. Ich fürchte mich nicht. Ich locke in unerforschte Welten. Ich gehe weiter, als ich darf. Ich brech Tabus und wecke Helden. Ich fürchte mich nicht. In meinen Augen tanzen Sterne. Auf meinen Wimpern glänzt der Tau. Ich habe alles, was ich brauche. Die Waffen einer Frau. Vor ihrer Neugier ist nicht sicher. Was auch kommt. Ihr Lächeln öffnet jede Tür. Jede Tür. Die Wirklichkeit besiegt sie nicht, denn ihre Fantasie ist unzerstörbar. Mit ihren Blicken kann sie zaubern. Alles wird schwach, was sie berührt. Und wenn sie will, ist selbst ihr Schweigen unüberhörbar. Ich riskiere es. Frau.